So, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich begrüße euch alle recht herzlich zum Team Polgef am 17.10.2017. Ja, nächste Woche ist ja Bundesparteitag. Da werden wir uns sowieso alle sehen. Entsprechend voll ist das Bett heute mal wieder. Moderation mache ich, Aufzeichnung auch. Protokoll gibt es Freiwillige. Solange mir das Pad nicht abstürzt, was schon zweimal passiert ist, mache ich das doch gern. Gut, dann macht Thomas das Protokoll. Damit wären wir dann auch schon bei dem Organisatorischen. Hat jemand was Organisatorisches? Und das scheint mir heute nicht der Fall zu sein. Damit sind wir bei den laufenden Projekten. Zu den bundesweiten Themenwochen. Hat da jemand was? Ich denke mal auch, dass daran gearbeitet wird. Und schon sind wir beim Piratenradio. Bastian. Ich muss erstmal helfen. Schönen guten Abend. Nee, gibt's nichts zu berichten, außer dass wir auch auf diesem Parteitag sein werden und das erste Mal vielleicht live senden können vom Parteitag. Mal sehen, ob das klappt. Das hat natürlich mit Technik zu tun. Aber dann kann man zu einerseits den Stream verfolgen, andererseits, wenn ein bisschen langweilig ist, auch Musik hören und vielleicht kriegen wir ein paar Interviews hin. Schauen wir mal, ob das alles mit Anspruch und Wirklichkeit zusammenkommt. Das ist sehr schön. Im Übrigen steht noch im Pad, dass noch Mitarbeiter für Redaktion und Technik gesucht werden, die Spaß an Audio und Video haben. Gemeldet wird sich dann wo? Ja, immer bei mir oder bei Pirates on Air. Okay, vielen Dank. Habt ihr Fragen? Das hört sich jetzt nicht so an. Damit wären wir bei den jungen Piraten. Ist jemand von den jungen Piraten da und möchte Dinge erzählen? Dann tun die momentan vermutlich Dinge und wir gehen weiter zu den Polgef-Berichten. Okay, da sind wir jetzt erstmal beim Bund, heißt Christos und Alex. Bei Christos weiß ich, dass er momentan so ein paar private Geschichten einfach zu tun hat und folglicherweise heute nicht teilnehmen kann. Von Alex habe ich keine Rückmeldung, nehme aber an, dass ihm da seine kommunalpolitische Geschichte in Bremen wieder mal einen Strich durch die Rechnung macht. Damit wären wir bei Baden-Württemberg und Klick-Michi, ist er denn da? Na, dann schreiben wir mal auf, dass er Dinge tut. In Bayern wird der Landesparteitag ganz fleißig geplant, ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Wir freuen uns natürlich immer wieder sehr darüber, wenn es Menschen gibt, die kandidieren möchten. Die Kandidatenliste sieht noch ein bisschen mau aus. Habt ihr dazu Fragen? Ich bekomme noch ein paar Infos von dir, ne? Aber selbstverständlich bekommst du die, Thomas. Ich weiß nur noch nicht wann und ich weiß echt nicht, ob ich vor dem BPT dazukomme. Ist das schlimm? Tut ja nicht weh. Alles Klärchen. Gut, sonstige Fragen? Keine. Damit wären wir bei Berlin und Franz Josef Schmidt, den ich heute auch nicht hier sehe. Insofern schreiben wir da mal auch tut Dinge rein. Und dann sind wir hier bei Brandenburg. Da steht nur Business as usual mit einem freundlichen Smiley dahinter. Möchte jemand was dazu sagen oder ist das einfach so gut? Dann ist das mal einfach so gut. Dann gibt es den Sammelaufruf für Bremen und Hamburg. Bremen wäre ja Alex. Ist aus Hamburg jemand da? Das sehe ich jetzt gerade nicht so. Dann scheint gerade der Klick-Michi soeben eingetrudelt zu sein. Michi, hast du Dinge zu berichten? springen wir nochmal zurück. Ja, sorry, dass ich dann ein bisschen zu spät gekommen bin und dass Baden-Württemberg eigentlich schon vorbei ist, aber danke, dass ich trotzdem was sagen darf. Also bei uns gibt es nicht so viel. Wir sind jetzt daran, unsere LGS zu verkleinern. Da müssen wir unseren Besprechungsraum, wo man auch Vorträge halten kann, werden wir aufgeben. Da müssen wir ein bisschen ausräumen und den Rest ein bisschen umbauen. Und dann steht bei uns auch die Diskussion an, ob wir eine LGS komplett aufgeben wollen. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Landen, gibt es Landesverbände, die keine Landesgeschäftsstelle haben momentan? Und wie macht man das dann mit Post, mit Verwaltung, mit Aufheben von Dokumenten? Also wenn es da irgendwelche Infos gibt, wäre ich interessiert. Ja, gibt. Erzählt. Saarland hat keine Landesgeschäftsstelle und die Post geht an ein Postfach. Wo habt ihr eure Unterlagen? Die sind bei dem Gensek zu Hause, in der Privatwohnung. Okay, vielen Dank. Darf ich was dazu sagen? Ihr dürft vielleicht immer. Erstmal Pavel und dann Thomas. Ja, vielleicht aus Hessen da noch ein kurzer Bericht. Also wir haben zwar momentan formell noch eine Landesgeschäftsstelle. Für den kommenden Landesparteitag ist da aber vorgesehen, einen entsprechenden Antrag einzubringen, der vermutlich auf eine Auflösung hinausläuft. Die Planung dort ist einfach in dem Lager des Kreisverbandes Frankfurt in dem Fall dann einfach die Stahlschränke unterzustellen. Schlüssel gehen dann dementsprechend 2 Stück an den Landesvorstand, sodass sie da Zugriff haben. Und ich gehe mal davon aus, dass der Landesvorstand dann auch über eine Postfachadresse einfach erreichbar sein wird. Thomas? Wir stehen ja auch vor der Situation, dass wir nicht mehr so ganz wahnsinnig viel Geld haben werden die nächsten Jahre, sollte es nicht irgendwann demnächst Neuwahlen geben und wir dann dieses verschissene 1% kriegen. Nichtsdestotrotz, wir sind schon bestrebt, unsere LGS zu halten. Denn das ist nach wie vor unserer Meinung nach evident wichtig, um tatsächlich als Partei eine Art von Berechtigung zu haben, wenn man im Konzert der Großen mitspielen möchte. Und wir wollen ja wieder im Konzert der Großen mitspielen. Von daher wäre es von der Außenwirkung her nahezu katastrophal, wenn man keine LGS hätte. Just my two cents. Okay, sonstige Einwürfe zu dem Thema? Ja, außer dass ich das, was Thomas soeben gesagt habe, zu 100% unterstütze. NRW hat ja den... Masch, halt deine Push-to-Talk-Taste gedrückt, sonst hört man dich nicht. Ja, dann ist da irgendwie was nicht in Ordnung, weil Push-to-Talk habe ich gar nicht, aber egal. Ich will nur das, was der Thomas Ganskow gerade gesagt hat, zu 100% unterstützen. NRW hat ja die Landesgeschäftsstelle jetzt vor einigen Monaten deutlich verkleinert und dadurch die Kosten nicht ganz geviertelt, aber mindestens gedrittelt. Wir sind also jetzt finanziell deutlich schlanker aufgestellt, aber haben dennoch nach wie vor eine Geschäftsstelle. Und ich halte die auch aus repräsentativen, jetzt nicht optisch und schönheitsmäßig repräsentativen, sondern politisch repräsentativen Gründen für höchst wichtig. Also wenn es da auch möglicherweise finanziell wehtun sollte, sollte man versuchen, wenn es machbar ist, die doch noch darzustellen. Okay, weitere Input zum Thema? Michi, ist deine Neugier befriedigt? Ja, vielen Dank für die Info. Okay, gerne. Dann gehen wir mal weiter zu Hessen. Da haben wir heute den Protter da. Erzähl. Ja, Gude. Ich habe eigentlich nur was zum Thema Hessentrojaner zu berichten. Das ging ja letzte Woche doch ein wenig durch die Schlagzeilen. Wer doch mal ein wenig auch bei Netzpolitik die Schlagzeilen verfolgt. Ich habe das mal Wesentlichen zusammengefasst, worum es im Grunde geht. Also letzte Woche hat der hessische Innenminister einer mit den Grünen oder mit der Grünen Landtagsfraktion besser gesagt abgestimmten Vorschlag für ein neues Verfassungsschutzgesetz vorgestellt. Das sieht unter anderem vor, einen hessischen Staatstrojaner einzuführen. Allerdings zur Beruhigung der Grünen mit einem doppelten richterlichen Vorbehalt, einer zur Genehmigung der Maßnahme und einmal ein richterlicher Beschluss zur Auswertung der Maßnahme, was aus meiner Sicht nur ein Feigenblatt für die Grünen ist. Des Weiteren soll der Verfassungsschutz erheblich vergrößert werden. Ich glaube, man kann sogar von einer Verdoppelung reden, der Personalstärke reden. Begründet wird das unter anderem auch mit den Erfahrungen aus dem ganzen NSU-Komplex. So, des Weiteren sollen natürlich auch rechtliche Rahmenbedingungen, die sich durch Gerichtsurteile ergeben haben, angepasst werden. Es sollen Regelungen aus den Bundesgesetzen übernommen werden, die sie wohl ganz passend fänden. Und zu guter Letzt soll auch ein parlamentarisches Kontrollgremium im Landtag eingeführt werden. Ja, das Gesetzentwurf, den habe ich hier verlinkt, den haben die Grünen veröffentlicht. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt der finale Entwurf ist. Da habe ich jetzt keine Infos dazu. Das ist bei uns auch schon von Jürgen Erkmann und der Franzi, letztes Wochenende, glaube ich, schon analysiert worden. Relativ umfangreich. Der Link könnt ihr einfach mal lesen. Also dazu geschrieben haben, Pressemitteilung und nochmal ein separater Piratengedanke von Jürgen allein, haben wir den entsprechend auch veröffentlicht. Weitere Infos gibt es natürlich auch die nächste Zeit immer wieder bei Netzpolitik, weil die sind im Thema drin, die haben doch ihre Verbindungsleute dort drin. Ja, zu den Grünen selbst. Also ich hab da so Verbindungsleute, die da Kontakt zu den Grünen haben, die auch die Mailinglisten dort bei den Grünen mitlesen. Habe ich mal ein bisschen Feedback eingeholt, was da wieder jetzt die grüne Basis und der Landesverband so da drauf reagiert. Da gibt es teils sehr deutliche Verärgerung bei manchen Kreisverständen. Auch andererseits auch, aber auch wieder ein sehr deutlich wahrnehmbares, ich sag mal, lautes Schweigen. Ist aber leider auch zu vernehmen. Aber es macht sich sichtbar, dass dann offenbar eine deutliche Dissens zwischen der grünen Landtagsfraktion und dem Landesverband besteht. Insbesondere gibt es aus der grünen Landesarbeitsgruppe Medien eine starke Kritik. Und die sollen wohl eine ziemlich mächtige Position, was die inhaltliche Positionierung des Landesverbands betrifft, haben. Deswegen wird es da jetzt auch diese Woche noch ein Treffen geben in Frankfurt im Römer. Das soll angeblich öffentlich sein. Da werden wir auch noch Leute eine Kontaktperson wird er sich da wohl auch hinbegeben, um sich das Ganze mal anzuhören, was dort diskutiert wird. Die gehen damit anders um. Die diskutieren das nicht offen auf Mailinglisten, sondern die treffen sich. Das ist eine etwas andere Diskussionskultur als bei uns. Da wird es jetzt wohl so das Thema Konsensfindung geben. Beruhigung. Ich bin mal gespannt, wie das da jetzt weitergeht. Ich werde mich auf dem Laufenden halten lassen. Ja, weitere Reaktionen aus dem Landesverband gibt es keine, was ich leider sehr ärgerlich finde. Deswegen wird da auch von uns höchstwahrscheinlich nichts weiter passieren. Wir werden wahrscheinlich nur Zuschauer bleiben. Ja, so viel kann ich eigentlich so neben diesem Komplex Staatstrojaner sagen. Ja, von mir ein kurzer Hinweis, eventuell mal das Bundespresseteam in Kenntnis setzen. Habt ihr ansonsten Fragen dazu? Gab es innerhalb eures Vorstands irgendeinen Beschluss bezüglich des weiteren Vorgehens zu der Geschichte? Negativ, es gab keine Reaktion dazu. Aber es ist eingebracht worden in irgendeiner Art und Weise. Ich habe das also so als Gedanken eingeworfen, das mal dargestellt. Ich habe keine Reaktion darauf erhalten. Okay, danke schön. Rein Interesse halber, wenn es jetzt keine schutzbedürftigen, Informationen betrifft, Was hat die Aussage mit Markus Drängel? Was sagt die aus? Die beabsichtigte Parteikarriere? Naja, wir kennen ja, viele kennen ihn ja von uns. Er ist ja eigentlich bundesweit relativ bekannt gewesen, als er noch bei uns war. Er könnte sich da bei den Grünen relativ stark positionieren, also gegen dieses Vorhaben positionieren. Nur befürchte ich, dass ihm seine Parteikarriere wichtiger ist, weil er tut's nicht. Und Parteikarriere heißt dann bei den Grünen? Landtagswahl. Okay. Okay. Gut, den letzten Punkt möchte ich da aber auch nicht unerwähnt lassen. Ihr habt Landesparteitag am 11.12.11. auf der Burg Hessenstein in Vöhl-Ederbrinkhausen. Nur damit alle Bescheid wissen und auch zahlreich mal vorbeikommen. Gut, gibt es sonstige Fragen? Dann gehen wir weiter nach Mecklenburg-Vorpommern. Es steht was drin. Ist jemand da, der es vortragen möchte? Dann mache ich das. Also Mecklenburg-Vorpommern beteiligt sich mit 800 Euro an der Weiterbeschäftigung des Pressesprechers. Die Wahlkampfzentrale in Schwerin bleibt bis Juli 2019 und die Landesverfassungsbeschwerde zur 5%-Hürde bei Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern wird vertagt. Fragen dazu sind leider nicht möglich, weil niemand anwesend ist. Damit wären wir bei Niedersachsen und da habe ich ja den Thomas Ganzko, der freundlicherweise den Adam vertritt, der heute kommunale Dinge tut. Thomas, bitte. Ja, schön auch mal wieder hier etwas sagen zu können. Also auch wir beteiligen uns mit 800 Euro an dem Etat für den Bundespressesprecher, für dessen übergangsweise Weiterbeschäftigung. Und dann schauen wir mal weiter. Tja, wir hatten ja nun eine ganz tolle und überraschende Landtagswahl, haben fantastische 0,2% eingeholt, was 8.441 Zweitstimmen entspricht. Eine mehr wäre mir lieber gewesen. Und gehen eigentlich davon aus, dass mehr bei der Gemengelage, wie sie hier uns sich gezeigt hat, auch nicht drin war. Ich gehe jetzt nicht weiter auf alles das ein, was ich hier aufgeschrieben habe. Das kann jeder nachlesen und dann schauen wir mal, wie wir das Ganze weiterführen. Wir werden das Ganze weiterführen, denn schließlich haben wir noch 50 kommunale Mandatsträger und von daher wird auch ein Antrag auf Auflösung des Landesverbandes, der für die nächste Mitgliederversammlung gestellt wurde, sicherlich oder hoffentlich zumindest keine Mehrheit finden. In Klammern, aber einen neuen Vorstand brauchen wir dann auch. Das wird allerdings nicht mehr dieses Jahr stattfinden, sondern irgendwann im Frühjahr nächsten Jahres. Ja, dann haben wir noch auch mal wieder eine PM rausgegeben am Tag der Landtagswahl, also am 15. Oktober, weil uns kurz zuvor zugänglich gemacht wurde, über wiederum einen Presseartikel in einem Braunschweiger Medium, dass die hiesige Polizei einen Test versucht, der schon im Januar, glaube ich, abgelaufen war, weiterhin Bodycams nutzt. Und da dachten wir, werden wir uns auch nochmal äußern. Sie ist verlinkt und jeder kann sie sich angucken. Ich habe fertig. Herzlichen Dank. Habt ihr Fragen dazu? Das hört sich jetzt nicht so an. Damit wären wir in Nordrhein-Westfalen. Masch, dein Mikro. Ja, herzlichen Dank, liebe Astrid. Wir haben leider Gottes den merkwürdigen Fall im Rat der Stadt Köln, dass sich die Piratengruppe, also die zwei, von den Piraten gelöst haben. Ich sag's mal so. Eine von den beiden Ratsmitgliedern hat sich in der Vergangenheit, so hat sie es zumindest dargestellt, ständig behindert gefühlt, wenn sie ihre Vorhaben unter dem Label Piraten vorgebracht hat. Wenn sie das ohne Piraten zu erwähnen gemacht hat, ist sie immer mit offenen Armen empfangen worden, so wie das Wort, der Begriff, das Label, die Marke Piraten genannt wurde, wurden ihr die Türen verschlossen. So war ihre Argumentation, warum sie sich jetzt von den Piraten trennen wollen. Das ist sehr schade, weil das eine sehr lebendige Ratsgruppe gewesen ist, mit sehr viel Output, mit gelungenen Anträgen, die auch zum Teil durchgekommen sind. Interessanterweise wollten die beiden dennoch den Namen der Gruppe, nämlich den Namen Piratengruppe, beibehalten. Dazu hat es gestern eine außerordentliche Kreismitgliederversammlung gegeben und in der hat die Versammlung leider mit knapper Mehrheit, nach meinem Dafürhalten leider, mit knapper Mehrheit beschlossen, dass die diesen Namen Piratengruppe bitte nicht weiterführen mögen. So nicht vorschreiben und urheberrechtlich ist es eh ein Witz, irgendwie was zu verbieten, diesen Piraten. Aber so war die mehrheitliche Entscheidung und ich beiden mitgenommen, dass die der dann wohl auch folgen werden. Das ist alles höchst schade. So, dann haben wir den NRW-LPT zum 2. und 3. Dezember nach wie vor in Vorbereitung. Wir haben uns mit knapper Mehrheit, also wie der Vorstand NRW, hat sich mit knapper Mehrheit gegen eine finanzielle Unterstützung des Pressesprechersbund bis zum 31.12. entschieden. Und vermelden kann ich noch, dass in der nächsten Woche der Verhandlungstermin, der erste vermutlich von zwei mindestens, zu unserer Beschwerde gegen die 2,5%-Hürde bei Kommunalwahlen in NRW führen wird. Jo, vielen Dank dafür. Habt ihr Fragen? Ja, irgendwie schon. Reisen soll man nicht aufhalten, das habe ich längst aufgegeben, egal welches Mandat Sie haben. Wie ist das bei euch eigentlich geregelt mit dem Unterschriftensammeln zur nächsten Kommunalwahl? Wir haben ja die Regelung, wer bis zu einem bestimmten Termin nicht einer anderen Partei beigetreten ist, der da in diesem Bereich muss man auch nicht sammeln, selbst wenn die Menschen nicht mehr Mitglied dieser Partei sind. Also Thomas, aber ich habe die Frage vielleicht noch nicht vollständig verstanden. Dann kann ich dir jetzt die Frage nicht beantworten. Kannst du sie nochmal genauer ausführen? Ja, also jetzt gesetzt den Fall, die beiden schließen sich keiner anderen Partei an. Müsstet ihr dann trotzdem Unterschriften sammeln in Köln für die nächste Kommunalwahl? Ja, davon ist auszugehen. Meines Wissens so 20. Ja, bitte? In NRW ist es so geregelt, die Partei muss mindestens 4 Jahre drin gewesen sein. Das würde nicht sein. Wenn du Ratsmandat warst und die ganze Zeit drin bist, brauchst du keine Unterschriften sammeln, egal wie deine Liste heißt. Ja, aber die Frage von Thomas zielt ja eher auf Piraten ab und nicht auf irgendeine Liste, der irgendjemand angehört, der im Rat Mitglied gewesen ist. Ich sag ja, so wie es jetzt aussieht, die sind nach 3 Jahren, 4 Monaten ausgetreten. Das heißt, die Piratenpartei müsste sammeln in Köln. Wenn die beiden aber eine eigene Liste aufstellen, brauchen sie persönlich nicht sammeln. Okay, du hast jetzt gerade das Wort ausgetreten genannt. Was meintest du genau damit? Ich frage. Was meinst du jetzt? Du hast gerade gesagt, die sind nach 3 Jahren und 4 Monaten ausgetreten. Was genau meinst du mit austreten dabei? Sie geben ja jetzt die Piratenfraktion oder ihr Mandat ab als Piraten, richtig? Gut, ich glaube, wir müssen das jetzt hier nicht weiter ausführen. Ist eigentlich auch nicht das Thema. Ich wollte nur quasi darauf aus, dass ihr das vielleicht nochmal mit der kommunalen Wahlleitung absprechen solltet, auch was jetzt die direkten Folgen daraus sind oder wie auch immer. Also, aber das werdet ihr wahrscheinlich selber wissen. Danke für die Info. Thomas. Okay, weitere Fragen? Damit wären wir bei Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz ist noch im Urlaub, sprich Jürgen. hat sich aber auch mit 800 Euro am Bundespressesprecher beteiligt, sprich an der Weiterbeschäftigung bis zum 31.12. Der Beschluss ist vom 25.09. Jo, Saarland, Klaus habe ich jetzt nicht gesehen, aber den Holger. Möchtest du was erzählen? Genau, ich kann ein bisschen was erzählen. Hallo nochmal. Also wir haben uns auch an der Weiterbeschäftigung des Bundespressesprechers beteiligt, wenn auch leider nicht in voller Höhe aus finanziellen Gründen. Es gab halt einen Vorstandsbeschluss in Höhe von 200 Euro, der aufgrund einer Privatspende in Höhe von 300 Euro, also insgesamt 500 Euro Beteiligungsbudget erhöht wurde. Dann haben wir eine Pressemeldung gemacht zum Thema Trennung zwischen Kirche und Staat. Da ging es darum, dass wir ein Krankenhaus in Ottweiler unter katholischer Trägerschaft haben, das ja natürlich dann diese kirchenrechtliche Problematik aufweist. Das heißt, die Beschäftigten waren unzufrieden mit den Arbeitsbedingungen und wollten streiken und der Träger hat gesagt, nö, ihr seid unter kirchlicher Trägerschaft, ihr dürft nicht streiken. Daraufhin gab es dann halt Kritik von uns und wir haben dann halt auch gesagt, dass dieses Streikverbot und die kirchenrechtlichen Regelungen nicht mehr zeitgemäß sind und eigentlich ja einer allgemein verbindlichen Regelung im Grundgesetz zumindest mal widersprechen. Ob sie dann deswegen verfassungswidrig sind oder sonst irgendwas, müsste eigentlich ein Gericht dann irgendwann mal ordentlich klären. Es gab dann aber im Laufe, also das Problem war, die SPD und die Linke haben mit ihren Gewerkschaften dann doch einen Streik durchgeführt, also die beziehungsweise die natürlich hat die Krankenhausbelegschaft den Streik durchgeführt, aber wurde unterstützt von der SPD und der Linken und den Gewerkschaften Verdi und DGB, glaube ich. Und das war dann, soweit ich informiert bin, der erste Streik einer Belegschaft eines christlichen Krankenhausträgers in ganz Deutschland. Aber da kann ich jetzt auch falsch liegen. Ich meine, es wäre so. Und damit halt auch was ganz Besonderes. Leider wurde dann in der Zeitung oder in der Presse nur vermeldet, dass SPD und Linke das Ganze unterstützen, weil sie halt auch aufgrund ihrer Mannstärke und ihrer Gewerkschaften im Hintergrund das Ganze viel stärker in die Öffentlichkeit präsentieren könnten. Unsere Pressemeldung, die sehr frühzeitig war und ja zumindest mal auch von der Presse gelesen wurde, wurde leider wieder ignoriert. Ja, schade, aber wahr. Fragen zum Thema? Okay, dann vielen Dank auf jeden Fall. Damit wären wir bei Sachsen. Den Marc sehe ich jetzt nicht. Ist jemand aus Sachsen da? Sachsen-Anhalt ist entschuldigt. Sammelaufruf Schleswig-Holstein und Thüringen. Auch keiner da. Nur weil ich jetzt gerade sehe, dass ihr das alle sagt. Wir haben uns übrigens auch am Bundespressesprecher beteiligt, aber das habe ich jetzt nicht erwähnenswert gefunden. Okay, damit wären wir bei den Berichten der Themenbeauftragten. Gernot ist aus dem Urlaub zurück, hat nichts Neues. Möchtest du trotzdem was sagen? Nee, es gibt nichts zu berichten. Alles klar, dann herzlich willkommen zurück. Danke. Okay, damit wären wir bei der Energiepolitik und Michael Berndt, den sehe ich jetzt auch gerade nicht. Dann lese ich's vor. Heute Abend beim klimapolitischen Vortrag, ach, ich hätte vorher lesen können, ne? Ab Freitag bis zum 25.10.2017 im Urlaub in Polen. Landwirtschaft, Annette sehe ich auch nicht. Die arbeitet nämlich heute Abend. Die Planung zur Ausstellung Milch reißt nicht gerne geht voran. Es gibt aber nichts wesentlich Neues dazu. Und sie wird dann entsprechend ebenfalls im Urlaub sein. Nein, vom 20.10. bis 25.10. Ja, damit wären wir beim Datenschutz. Patrick sehe ich jetzt nicht. Ist er trotzdem da? Der tut Dinge. Damit wären wir bei der Digitalisierung. Anja ist zwar nicht da, hat aber freundlicherweise so einiges im Pad hinterlassen. Termin in Berlin am 4. und 5. Oktober zu einem Podium auf Einladung des DBB. Sie hat den Einladungsflyer, den Blogartikel, den Teaserartikel mit Bild, den ausführlichen Bericht und den Audiomitschnitt im Pad verlinkt. Und heute hat sie einen Termin mit der Linux-Gruppe zum Thema spezielle Desktops. Da folgt dann der Bericht. Damit wären wir bei der Netzpolitik und René Pickard, den sehe ich jetzt auch nicht. Ist er trotzdem da? Okay. Und dann geht es weiter zu den Finanzen. Sebulino sehe ich zwar auch nicht, aber es steht was drin. Nämlich Themenfremdes. Nachwirkungen Wahlkampf, 18.10. Vortrag beim Seminar für die Stiftung Europahaus, Marienberg zum BGE Arbeit 4.0, Mensch-Maschinen, Big Data, Digitalisierung, die Konsequenzen des Wandels für Politik und Gesellschaft. Da ist ebenfalls ein PDF verlinkt. Und damit wären wir dann bei der Wirtschaft und Pavel, der zwar da ist, aber Urlaub und Akku hatte, aber danach. Hast du sonst noch Worte von bleibendem Wert für uns? Jetzt, Frau Sim, das hätte ich gerne natürlich selbst vorgelesen, wenn ich schon so viel schreibe. Nein, habe ich tatsächlich im Augenblick nicht. Akku läuft derzeit noch. Und dann nach dem Bundesparteitag bin ich aber frohen Mutes, dass es dann sozusagen in Sachen Wirtschaft von meiner Seite auch das ein oder andere zu arbeiten gibt. Okay, vielen Dank. Jo, ich sag mal eben den bestenfalls Bescheid. Ansonsten Außensicherheitspolitik, Bildung, Forschung, Wissenschaft, Queer, jemand da? Ich höre da gerade Dinge. Ja, all diese tun Dinge. Dem Andreas habe ich jetzt gerade Bescheid gesagt. Dann können wir so lange die Lunar Eclipses reinholen. Ganz genau, das war auch meine Intention. Denn sie könnte ja was zu den Yuppies sagen. Dann springen wir noch mal kurz nach oben. Jo, erzähl. Erstmal danke, dass ich hier nochmal kurz rein konnte. Wir haben zwei neue Dinge. Einmal die BMV steht. Wir haben einen Vier-Punkte-Plan entworfen, den ich schon mal erwähnt habe. Einmal eine Umfrage. Bin ich jetzt die Einzige, die nichts hört? Nein. Ich dachte auch, ich bin rausgeflogen. Sie ist rausgeflogen? Nee, ist sie nicht. Nee, ich dachte, ich bin rausgeflogen, weil ich nicht mehr höre. Nee, bist du nicht. Wir hören dich nicht mehr. Ah ja, warten wir ein kleines Momentchen. Ja, machen wir in der Zwischenzeit mal fix mit dem Andreas weiter, der freundlicherweise runtergekommen ist. Hallo bestenfalls. Hallo, danke für den Hinweis. Büffeln. Ja gut, was passiert gerade so? Es ist geplant tatsächlich, das Parteiprogramm von 2013, drogenpolitisch, in Angriff zu nehmen und zu aktualisieren. Es ist 4 Jahre alt, es ist viel passiert. Und das passiert in 1,5 Wochen. Da ist die erste Sitzung, was mich sehr freut, dass ich da Leute gewonnen habe, die mitmachen. Und ansonsten hoffe ich, am Donnerstag wird darüber entschieden im Bufo, dass ich Anfang November in Berlin bin. Da ist die Cannabis-Normalkonferenz mit tatsächlich großen Schwergewichten in der Drogensuchtpolitik, mit Herrn Wimber, mit Andreas Müller und so weiter und so fort. Wie immer, wie soll ich sagen, aktiv. Ja, vielen aber herzlichen Dank. Wie heißt diese Konferenz in Berlin nochmal? Cannabis Normal. Es findet am 3. 4. November statt. Der Eintritt ist leider sehr teuer. Ich hatte das Glück, eingeladen zu sein, aber die 2 Tage kosten, glaube ich, inzwischen 180 Euro. Weitere Fragen? Jo, dann lassen wir dich mal wieder zu deiner Drogen- und Suchtpolitik-Sitzung zurück. Und Luna Eclipsis ist wieder da und kann den Rest erzählen. mach weiter. Gut, wir haben eine AG-Programm ins Leben gerufen, beziehungsweise unsere liebe Blueblood hat das gemacht. Einen neuen Termin haben wir nicht, den würde ich, sobald wir ihn haben, ins Pad eintragen. In der AG-Programm, die ist momentan leider relativ wenig besucht, aber da wollen wir irgendwie so besprechen, was da irgendwie so passiert, was noch ins Programm muss, wie unser Programm momentan aussieht, Veränderungen am Programm und am Programm arbeiten. Zuständig ist dafür Lea. Und falls es dazu noch genauere Fragen gibt, könnt ihr mich fragen. Und wenn ich es nicht weiß, frage ich mit nochmal Lea. Okay, vielen Dank. Habt ihr dazu Fragen? Du hattest eingangs von einem 4-Punkte-Plan gesprochen. Da hatte ich jetzt gehört, irgendwas mit Umfrage. Jetzt habe ich das mit der AG-Programm gehört. Was sind denn die anderen beiden Punkte, falls das jetzt die richtigen 2 waren, die ich jetzt als erstes erwähnt habe? Ach so, da war mein Internet schon weg. Die AG-Programm hat nichts mit dem 4-Punkte-Plan zu tun. Der 4-Punkte-Plan besteht zuerst aus einer Umfrage, dann besprechen wir das Ganze im Mumble. Die Ergebnisse werden wir dann vermutlich in einer Vorstandsklausur besprechen und dann irgendwie zurück in die Basis bei einer BMV vermutlich, dass wir das Ganze endgültig besprechen. Also die AG-Programm hat damit nichts zu tun. Also das sind 2 unterschiedliche Projekte. Kannst du mir noch was dazu sagen, was der Gegenstand der Umfrage sein soll? Weil das ihr umfragt, nachbesprecht, mumbelt und so weiter, ist alles super, aber zu welchem Thema? War wohl vorhin untergegangen. Da geht es darum, wie soll es weitergehen mit uns Yuppies? Was sind überhaupt unsere Ziele? Was erwarten wir von den Yuppies? Und was wollen wir halt machen? Was wünschen wir uns? Solche Geschichten. Okay, zur Zufriedenheit beantwortet, Pavel? Ich könnte glücklicher mit der Antwort nicht sein. Danke. Das ist doch schön. Weitere Fragen? Das hört sich nicht so an. Somit sind wir beim Tagesordnungspunkt 4 Sonstiges angelangt. Hat denn noch jemand was Sonstiges? Ja, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Offensichtlich haben sich alle Landesdatenschutzbeauftragten zusammengetan und heute jeweils in ihrem Land eine Erklärung rausgegeben, die einen Forderungskatalog an die nächste Bundesregierung beinhalten. Ich hatte das Just for Fun dann mal an Anja gegeben, obwohl sie dafür eigentlich gar nicht zuständig ist, aber wie ich Patrick erreichen soll, wenn er nicht auf Twitter mehr ist, habe ich keine Ahnung. E-Mail funktioniert immer. Okay. Na jedenfalls, ich hoffe, da wird sich jemand mit auseinandersetzen. Ich kann die PM auch gerade nochmal hier reinsetzen. Denn, ja, bitte. Da stellt sich ja dann die Frage, sollte nicht vielleicht noch etwas mehr gefordert werden, als was schon die Landesdatenschutzbeauftragten haben wollen. Jo, paste das doch einfach mal da in die Zeile 221, bitte. Dort erledigt. Herzlichen Dank. Habt ihr Fragen dazu? Damit wären wir bei unserem letzten Punkt, nämlich den Informationen. Stellt euch vor, es gibt eine Koordinatorenkonferenz. Sie hat eine eigene Homepage, die da den URL koordinatorenkonferenz.de hat. Die nächste Sitzung findet statt am 3.11.2017. Dann bittet die SG Presse darum, Informationen, die an Presse und Social Media gehen sollen, mit Ansprechpartner an sg-presse@lists.piratenpartei.de zu senden. Ja, und dann habe ich jetzt noch zu fragen, ob noch jemand Worte von bleibendem Wert für die Gemeinde hat. Ach Gott, ja. Mario sagt gerade, am kommenden Donnerstag ist nochmal ein Kandidaten-Mumble mit den Kandidaten, die sich etwas später eingetragen haben. Und der Bastian steht am Saalmikro. Ja, ich sage jetzt mal, traditionell ist es ja immer so ein Punkt, wo man sagt, ein Jahr ist vorbei, ein neuer Bundesvorstand wird gewählt, dann werden die Karten neu gemischt. Ich bin auch noch nicht so sicher, ob dieses diese Team Polge-F-Runde genauso weitergeführt wird. Da bin ich sehr gespannt. Aber denke mal, allen Beteiligten muss man erstmal schön Danke sagen für die geleistete Arbeit. Und wir werden mal sehen, ob wir auch vielleicht ein bisschen was am Format ändern können. Würde mir gefallen, vielleicht anderen auch. Aber es war erstmal ein Dankeschön allgemein an alle, die hier immer mitarbeiten. Ja, aber doch gern geschehen, Bastian. Wir bedanken uns auch ganz herzlich für die regelmäßigen und zuverlässigen Sendungen übers Piratenradio und die Aufzeichnungen. Ja, dann sage ich jetzt einfach mal Tschüss für heute. Am Wochenende ist Bundesparteitag. Wie es danach aussieht, werden wir sehen. Ich hoffe, ich sehe möglichst viele von euch dann am Wochenende und freue mich schon drauf. Ich wünsche euch für jetzt auf jeden Fall schon mal einen schönen Abend. Und es ist 20.42 Uhr und damit wäre diese Sitzung geschlossen.